der Richter von Balladen von Karl Spitteler, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Pan, der schöne Götterjüngling, steigt herab, die Welt zu richten, Nymphen küssen ihm die Lippen, ehe sie das Urteil dichten. Brünstig beten Tier und Menschen vor dem strengen Göttersohne, Tod bedeutet seine Strafe, Hochzeit spendet er zum Lohne. Sieh, der nahen erhobenen Hauptes die Gerechten und die Weisen, bringen da Verdienst und Werke, ihre Tugend zu beweisen. Doch der heilge Knabe spottet, was ist Weisheit, was ist Tugend? Schönheit ist das Ziel der Erde und der Wert des Lebens Jugend. Alle Sünden sind erlässlich im Gesetzbuch der Natur, dem, der in Gestalt und Antlitz trägt, der Gottheit edle Spur. Aber wenn der Quell nicht flutet, der den Spruch des Lebens spricht, wenn der Mut nicht übermutet, diese Schuld vergeb ich nicht. Sprach's und winkte seinem Schergen Thanatos, dem Weltenhenker, überliefert ihm zum Tode das verwelkte Volk der Denker, führte dann zum Dorn die Knaben und die Mägdlein zu den Rosen, lehrte sie das süße Urteil, Liebeslust und Kuss und Kosen. Ende von Pan der Richter, aufgenommen von Julia Niedermeyer.